Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Ankündigung. Es ist wirklich diesmal nur eine ganz, ganz kleine, kurze Ankündigung, aber sie muss losgelöst stattfinden, weil ich nicht weiß, wann die nächste News-Episode kommen wird. Wahrscheinlich Ende nächsten Monats, Ende Juli, weil da die nächste Pokémon Presents angekündigt, also für diesen Zeitpunkt die nächste Pokémon Presents angekündigt wurde. Und damit schiebt sich die nächste News-Episode, wo ich das hier platzieren könnte, noch ein bisschen nach hinten. Ich mache es mal hier ganz direkt und kurz und schmerzlos. Der Miauzgenau abgetaucht Podcast, eines der Spin-Offs vom Miauzgenau Podcast, wird komplett aufgelöst. Das klingt erstmal sehr viel schockierender und radikaler, als es in der Realität der Fall ist, denn der Miauzgenau abgetaucht Podcast wird weiterhin bestehen, nur eben nicht als eigener, eigenständiger Podcast. Sämtliche alte Miauzgenau abgetaucht Episoden werden hier rüberwandern in diesen Podcast, in den Miauzgenau Hauptpodcast. Und zukünftige Episoden von Miauzgenau abgetaucht werden auch als Format vom Miauzgenau abgetaucht Podcast weitergeführt. Man kann sich das etwa so vorstellen wie die Schwert- und Schild-Tagebücher, wie Geschichten eines Champions. Also das sind losgelöste eigene Dinge, die haben auch nichts mit der Miauzgenau Folgennummer zu tun, sondern haben im Zweifelsfall ihre ganz eigene Folgennummer. Aber ne, eben genau wie diese anderen Sachen, wie Geschichten eines Champions, wie die Tagebuch, also die einzelnen Tagebuch-Episoden, ist Miauzgenau abgetaucht jetzt nun ein Teil von diesem Podcast-Feed. Also man muss jetzt keinen eigenen Podcast mehr abonnieren, um Miauzgenau abgetaucht zu hören. Sämtliche Episoden sind jetzt hier in diesem Podcast verfügbar. Also dabei habe ich auch die jeweiligen Originalveröffentlichungszeitpunkte der alten Podcasts so übernommen. Also beispielsweise Episode 8 von Miauzgenau abgetaucht mit der Frage, warum gibt es im Nintendo 64 Pokémon Snap nur 63 Pokémon, die am 17. April 2023 online ging, drüben bei Miauzgenau abgetaucht, findet sich nun in diesem Podcast-Feed, im Miauzgenau Haupt-Podcast-Feed, zum Zeitpunkt der Originalveröffentlichung der Episode am 17. April 2023, chronologisch neben dem Content, der hier in diesem Haupt-Podcast-Feed existiert, einsortiert. Die Gründe, warum ich das jetzt so gemacht habe, warum ich Miauzgenau abgetaucht als eigenen Podcast aufgelöst habe und hier als Format in den Haupt-Podcast integriert habe, die habe ich drüben in einer, ich sag mal, kleinen Sonderepisode von Miauzgenau abgetaucht. Das ist jetzt, stand jetzt auch die einzige Episode, die drüben noch zu hören sein wird, habe ich in dieser Podcast-Aufnahme drüben erklärt. Ganz grob komprimiert zusammengefasst ist der Grund, warum ich das mache, die Tatsache, dass es unfassbar tragisch ist, dass Miauzgenau abgetaucht so ein starkes Format ist, aber so wenig Aufmerksamkeit bekommt. So wenig Leute hören Miauzgenau abgetaucht. Folgendes habe ich jetzt nicht drüben im Miauzgenau abgetaucht, in der Ankündigung drüben im Miauzgenau abgetaucht Feed gesagt, sondern sage ich jetzt nur hier. Einer der Gründe, einer der großen augenöffnenden Punkte, die mich dazu gebracht haben, ist tatsächlich die japanische Popkultur-Episode. Also die Episode 152 von Miauzgenau, die ursprünglich ja eine Miauzgenau abgetaucht Episode werden sollte, dann irgendwie inhaltlich rübergewandert ist zu Miauzgenau Noisegate. Und dann ich realisiert habe, oh mein Gott, es ist so unfassbar schade, so ein wichtiges, großes Thema in den kleineren Nebenpodcast versumpfen zu lassen. Ich muss daraus eine eigene Miauzgenau-Episode machen. Ich muss es hier in den Hauptpodcast-Feed bringen. In diesem Gefühl, mit diesem Gefühl zusammenhängt, realisierte ich, ja, das ist ja eigentlich das Schicksal von allen Miauzgenau abgetaucht Episoden. In diesen Podcast-Episoden von Miauzgenau abgetaucht steckt unfassbar viel Mühe, unfassbar viel Arbeit, Recherche, auch Editing-Arbeit mit Musik und Atmo und allem drum und dran. Und drüben hören diese Episoden nur ein Bruchteil der Leute, die hier tatsächlich einschalten. Und ich kann es auch keinem verübeln, es hat auch sehr viel mit der Hürde zu tun, dass man noch einen weiteren Podcast abonnieren und weiterverfolgen muss. Na, es ist einfach viel, viel eingängiger, viel, viel einfacher, alles in einem Feed zu haben. Aber ja, es ist de facto eine riesengroße Verschwendung, Miauzgenau abgetaucht mit seinen teilweise wirklich sehr starken Folgen alleine für sich stehend zu haben als eigenen Podcast. Deswegen Miauzgenau abgetaucht wird weitergehen, aber ab jetzt hier als ein Bestandteil von diesem Podcast-Feed. Miauzgen und Noisegate bleibt weiterhin ein eigener Podcast, denn Miauzgen und Noisegate soll eben genau das sein. Es ist eine komplett losgelöste Spielwiese für Dinge, die sonst nirgends reinpassen. Aber ja, so viel hier kurz und knackig zu der Ankündigung drüben. Ne, die Ankündigung im Miauzgen abgetaucht Feed ist ein bisschen länger geworden. Da bin ich bei manchen Punkten noch mal ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Aber ja, kurz und knackig hier in dem Hauptpodcast-Feed. Die Ankündigung, nicht, dass ihr euch wundert, jetzt wird hier auch noch neben den Miauzgenau-Episoden, neben dem regulären Podcast, wird hier auch noch Miauzgenau abgetaucht mit den vergangenen Episoden als auch den zukünftigen Episoden integriert sein. In diesem Sinne, hört in die Miauzgenau abgetaucht Episoden hinein. Sie sind jetzt in diesem Podcast-Feed hier integriert, sind auch im Podcast-Feed zu erkennen, dadurch, dass sie ein blaues mit einem Carpador-U-Boot Podcast-Thumbnail haben. Ne? Das unterscheidet sich auch visuell von den anderen Miauzgenau-Episoden. In diesem Sinne, viel Spaß noch weiterhin mit dem restlichen Miauzgenau-Kosmos, ganz egal, wo und wie und was ihr als nächstes hören werdet. Und vor allem, gehabt euch wohl und bis dann.